Die Trauer ist wie ein Ozean. Sie ist tief und dunkel und viel größer als wir alle. Und der Schmerz ist wie ein Dieb in der Nacht. Er ist leise, hartnäckig und gemein. Eigentlich müsste ich total sauer auf dich sein und nicht mehr mit dir reden wollen und so. Wir haben doch Schluss gemacht. Trotzdem tut es weh. Was hast du erwartet? Ich hab dich geliebt und nur weil wir Schluss gemacht haben, kann ich die Gefühle nicht einfach abstellen. Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, es gibt keinen Ausweg, die hat Unrecht.